Abschnitt 23 aus Abu Telfan oder Die Heimkehr vom Mondgebirge von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 31. Kapitel. Wer hört den Knall der Mine, die ihn in die Luft schleuderte? Die Explosion erfolgte vielleicht, während man auf ganz andere Dinge als das unheimliche, gefahrdrohende Wühlen und Graben in der Tiefe unter den Füßen achtete. In die Ferne hatten sich die Gedanken verirrt. Es ist so ermüdend, es kann so langweilig werden, immer mit der Partisane im Arm auf derselben Stelle stehen und auf das finstere Treiben da unten horchen zu müssen. Ob wir gleich 7-fältig Erz um die Brust tragen, die Seele geht doch spazieren und wir können es nicht hindern. Jenseits der äußersten Bastionen und Gräbenlust wandelt sie im freien Felde, pflückt Kornblumen und Klatschrosen aus dem Weizenfelde, vielleicht wohl auch eine echte Rose, die über eine Gartenhecke guckt, oder ein süßes Vergissmeinnicht vom Rande der murmelnden Quelle und träumt sich mitten im Kriege in den tiefsten Frieden hinein. Und während sie Lust wandelt, Blumen pflückt und über goldene Schmetterlinge lacht, beugt unten im Abgrunde ein wildes, grimmiges, hohnlachendes Gesicht sich über einen kaum sichtbaren Funken und bläst ihn an zu heller Glut. Ein roter Schein zuckt über das Gesicht, das Lachen des Feindes. Die Lunte berührt die Zündrute. Tempus fuit. Zeit ist gewesen. Zeit ist nicht mehr, die irrende Seele zurückzurufen aus den grünen Gefilden, aus dem Wandeln in der Vergangenheit oder Zukunft, der Reue oder der Hoffnung. Nicht zu einem halben Vaterunser, nicht zu dem kürzesten Stoßgebet ist mehr Zeit. Es gab freilich fast immer nach derartigem verderblichen Feuerwerk Leute, welche man mit ziemlich heilen oder ganz unverletzten Gliedern und nur ein wenig betäubt von der Trümmerstätte zwischen den zerschmetterten Balkenmauern und Kameraden aufhob und genau über ihre Gefühle ausfragte. Diese Leute blickten dann jedes Mal sehr verwirrt im Kreise umher und auf den Platz oder die Stelle des Platzes, auf welchem sie standen, ehe sie in die Luft flogen und wussten nichts zu sagen. Im Gegenteil, sie mussten sich von den anderen berichten lassen, was eigentlich geschehen sei, wie die Erde unter entsetzlichem Krachen sich geöffnet habe, wie die Feuergarbe turmhoch in die Luft gefahren sei, wie die schwarze Rauchwolke gleich einem Fächer sich in der Höhe über der Unglücksstätte ausbreitete und wie schrecklich der Regen von schwarzen Trümmern, Steinen, Schutt, Asche und blutigen menschlichen Gliedern gewesen sei. In dieser Lage befand sich augenblicklich unser sehr guter Freund Leonard Hagebucher. Er war mit in die Luft gegangen, ohne es zu merken, und der Major Wildberg, der von seinem Whist-Tisch aus die beste Gelegenheit gehabt hatte, mit emporgesträubten Haaren und starrenden Augen das erschreckliche Ereignis wahrzunehmen, kam jetzt eilends, dem Patienten die nötigen Mitteilungen zu machen. Der Major Wildberg erschien in dem Zimmer des Afrikaners zwar in Paradeuniform, aber gewiss nicht mit der zu jeglicher Schaustellung unbedingt notwendigen Ruhe und Selbstbeherrschung. Er trug ungeachtet der strengen Kälte den Mantel über dem Arme und schien sich nicht die Zeit genommen zu haben, ihn anzuziehen oder umzuhängen. Die Uniform war schief über der weißen Weste zugeknöpft, und wenn der Leutnant Herr Hugo von Bumsdorf je im öffentlichen Leben die Schärpe so getragen hätte, wie sie jetzt sein Major trug, so würde er sicherlich Gelegenheit gefunden haben, 8 Tage lang in der Einsamkeit des Stubenarrestes über den tief bedeutungsvollen Unterschied zwischen hinten und vorn, zwischen rechts und links nachzudenken. Hagebucher ließ den Strauß des träumenden Schneiders auf den Tisch fallen und stieß einen Laut hervor, der gerade, weil er nichts bedeutete, alles ausdrückte. volles Wissen, höchstes Erschrecken und zugleich schon den ersten ratlosen Griff ins Blaue. Jetzt? Ist es geschehen? Lassen Sie mich zu Atem kommen, Freund. Dieses ist fürchterlich. Welch eine Nacht! Wissen Sie, was mich herführt, was ich bringe? Der Afrikaner nickte und griff bereits nach dem Hute. Der Major fiel auf den nächsten Stuhl, suchte keuchend nach dem Taschentuch und trocknete sich die Stirn. »Ich komme von dem Ball des Polizeidirektors. Der Boden ist den Tanzenden unter den Füßen gewichen. Haben Sie das Krachen und den Schrei nicht gehört? Nikola sitzt bei meiner Frau und hier bin ich. Welch eine Nacht!« Gilmore beschießt jetzt vor Maltree bei Charleston aus glatten 500 Pfündern. Eine solche Bombe, 25 Zoll im Durchmesser, ist unter uns gefallen. Wenn der Himmel eingefallen wäre, die Wirkung könnte nicht ärger sein. Von uns, welche wir dort anwesend waren, hat niemand mehr seine fünf Sinne beieinander und der Herr von Betzendorf vielleicht am wenigsten. Nun kommen Sie, Hagebucher, raten Sie, helfen Sie. Lassen Sie alles hinter sich, Hass und Zorn, Freundschaft, Mitleid. Wir brauchen einen klaren Kopf, eine starke Hand und weiter nichts. Kommen Sie, unsere einzige Hoffnung liegt darin, dass Sie sich durch nichts verwirren lassen, dass Sie aufrecht und unbewegt in all diesem nichtswürdigen Jammer stehen bleiben werden. Das war recht wohlmeinend und schmeichelhaft und gab jener Rede, welche der Afrikaner, der Mann vom Mondgebirge, vor einigen Augenblicken an den imaginären Täubrich hielt, einen vortrefflichen Abschluss. Aber so ganz war die ruhige Objektivität des Standpunktes unseres Freundes doch nicht sichergestellt. Nun war die Stunde, deren Herannahen er so sehr gefürchtet und in den letzten Tagen im halben Fieber doch wieder so sehr herbeigesehnt hatte, da. Der Leutnant Kind tat sein Schlimmstes. Das Wie war im Grunde gleichgültig, aber wer, der die Rettung nicht in sich selber trug, konnte aus einem solchen Verhängnis von einer fremden Hand in die Höhe gezogen werden? »Wo ist Nikola?« fragte Leonard. »Ich sagte es bereits, sie ist in der Begleitung unter dem Schutze ihres Dieners, ihres Hausgenossen, jenes seltsamen Schneiders und Aufwärters Täubrich in unser Haus zu meiner Emma geflohen und ich bin hierher gelaufen, denn sie verlangt nach ihnen. Das ist solch eine Minute, in welcher man jeden glücklich preisen möchte, welchem nur ein Felsblock auf den Kopf fiel.« »Es ist nur ein Weg für sie. Sie kennt ihn und will ihn gehen«, murmelte Hagebucher, und dann drückte er den Hut fest auf den Kopf, gleich einem Mann, der weiß, dass ein arger Sturmwind ihn vor der Tür erwartet, nahm den Arm des Majors und sagte, »Jetzt wollen wir zu ihr gehen, nicht ich. Sie steht aufrecht.« »Sorgen Sie nicht um diese Frau. Nehmen Sie meinen Arm, mein Freund, in der Gasse sollen Sie mir erzählen, was in dem Hause des Herrn von Betzendorf vorging.« Sie stiegen die gebrechliche Treppe wieder hinab und traten hinaus in die Kesselstraße. Letztere schlief ruhig und kümmerte sich um nichts. Sie hatte nicht die Ehre, den Herrn von Glimmern zu kennen, und was den Herrn Polizeidirektor von Betzendorf anbetraf, so trat dieser ausgezeichnete Mann nur durch seine unteren Beamten mit ihr in Verbindung, und es war ihr deshalb unendlich gleichgültig, in welche peinliche Situation der Edle durch diesen Eklat in seinem Hause geraten war. Die Kesselstraße hatte ihre eigenen Sorgen, Ängste und Aufregungen, und es war nicht von ihr zu verlangen, dass sie sich um jene Leute dort in jener anderen Welt in so später Stunde von ihrem Strohsacke aufrichte. Die Kesselstraße schlief sanft, aber es gab viele Straßen, welche nicht schliefen. Es rollten Wagen an dem Major und seinem Begleiter vorüber und das Licht der Laternen beleuchtete darin bleiche, erschreckte Gesichter. »Das war der Tribunalrat Igeler mit seinen Töchtern«, sagte der Major. Er saß neben mir am Spieltisch, als die Lichter erloschen und die Türen vor dem Gespenst aufsprangen. »Um Gottes Willen, Hagebucher, wie können Sie mit solch einem geisterhaften Menschen, wie dieser Teubrich Pascha ist, Verkehr halten?« »Der Arme! Was? Hat er denn auch mit dieser finsteren Historie zu schaffen?« rief Leonard. »Er? Mein Gott, wie wäre das Gespenst denn ohne ihn hereingekommen? Er führte es ja sozusagen an der Hand und stellte es in unsere Mitte und stellte es uns vor.« »Er führte den Leutnant Kind herein?« »Den Leutnant Kind? Freilich, den pensionierten Leutnant der Strafkompanie Kind. Gedulden Sie sich nur, die Besinnung, die Erinnerung kommt mir nur allmählich zurück. Das ist wie ein Auftauchen der Dinge aus dem Nebel. Warten Sie nur. Ja, so war's. Wir machten eine Partie. Der Herr des Hauses, der Herr von Glimmern, der Tribunalrat und ich. Betzendorf saß zu meiner Rechten, der Tribunalrat zur Linken und der Herr von Glimmern saß mir gegenüber. Wir saßen in einem Nebenzimmer und Glimmern hatte den Rücken gegen die offene Tür des Saales, in welchem man tanzte, gewendet. Ich bin kein großer und feiner Spieler, aber mir war recht behaglich zumute. Ich liebe solche lustige Ballmusik wie einen fröhlichen Marsch und kann immer noch meine Freude an den hellen Lichtern und dem jungen Volk haben. So achte ich denn eigentlich mehr auf das Vorüberschweifen dieser munteren Paare in dem hellen Raume zwischen den Türvorhängen als auf meine Karten und nicht ganz zu meinem Vorteil. Der Herr von Glimmern hat mir auch schon manchen erinnernden Blick und mehr als eine zierliche Bemerkung hingeworfen. Aber was kann der Mensch gegen seine Natur? Ich denke eben an die Jahre, die gewesen sind, an meine Emma, die damals doch ein viel hübscherer Partner war, als jetzt diese spitzfindige Exzellenz ist, und wie sie so gut tanzte, meine Emma, und mit ihrem guten Lächeln der größten Schönheit und selbst der stolze Nikola Einstein den Kranz abnahm. Und ich denke tief darüber nach, wie es eigentlich zugeht, dass ich hier sitze und Sie daheim. Ich weiß nicht recht, über wen ich mich mehr ärgere, über mich oder über Sie, und der Tribunalrat sticht mir natürlich wieder das Ass mit dem Trumpf oder umgekehrt. »Und Glimmern, Glimmern?« rief Hagebuch ungeduldig. Er sprach Griechisch wie Cicero in Shakespeares Julius Caesar. Nein, Griechisch sprach er nicht. Er lächelte seine Meinung mit einer französischen Phrase herüber. Aber wie gesagt, ich fühlte mich ganz wohl und warm, kurz. Ich war ganz in der Stimmung, alle Dinge so leicht als möglich zu nehmen und nicht über die angenehme Stunde hinauszudenken. »Wo war Nikola?« fragte der Afrikaner. Wir hatten im Beginn des Abends einen Augenblick miteinander geschwatzt, doch da sie bereits am Nachmittag bei meiner Frau gesessen hatte, uns kaum etwas mitzuteilen gehabt. Ich verlor sie dann bald aus den Augen und aufrichtig gestanden habe ich mich auch weiter nicht nach ihr umgesehen. Es waren sehr viele Menschen gegenwärtig, und es ist eine Eigentümlichkeit von mir, dass ich die Weiber, meine Emma ausgenommen, sobald sie in Masse erscheinen und in ihren großen Toiletten daherfahren, sehr schwer erkenne und voneinander unterscheide. Trotz seiner Aufregung oder vielleicht noch mehr infolge seiner Aufregung fiel es dem Mann aus dem Tumurki-Lande als eine Merkwürdigkeit auf, wie wortreich und wie weitschichtig und weitschweifig in ihren Berichten der 50-jährige Friede alle diese jüngeren und älteren Kriegsleute des Deutschen Bundes gemacht hatte. Beinahe hätte er diese Merkwürdigkeit als eine Merkwürdigkeit dem Major nicht vorenthalten, allein unter dem Eindruck, dass die Zeit eigentlich auch dazu nicht ausreiche, schwieg er und tat wohl daran. Sie schritten eben an der Polizeidirektion auf der entgegengesetzten Seite der Straße vorüber, blieben von derselben Empfindung angehalten stehen und blickten nach dem stattlichen, dunklen Gebäude hin. Noch war ein Teil der Lichter nicht ausgelöscht, unruhige Schatten glitten an den Vorhängen vorüber, vor der halb geöffneten Tür stand eine Gruppe von Männern im leisen, eifrigen Gespräch, und wieder rollte ein Wagen um die Ecke und in das große Einfahrtstor. Das war der Herr von Betzendorf selbst, und ich kann Ihnen sagen, woher er kommt. Er war im Palais, um seiner Hoheit Rapport abzustatten und sich die Ansichten und Wünsche der Herrschaften in Betreff dieses Falles zu holen. Der arme Mann, er war sehr eng liiert mit diesem Glimmern, und hat man wahrlich nicht Ursache, ihn um die Wege und Gänge dieser Nacht zu beneiden. Und was wird erst morgen sein? Was kümmert uns die Million? Rief Leonard ziemlich barsch und zog den würdigen Krieger mit sich fort. Das ist gleich einem Schlachtfeld nach der Schlacht. Wir wollen nichts mit den Leichenräubern und Totengräbern zu schaffen haben. Erzählen Sie mir jetzt, wie der Leutnant Kind in den Ballsaal kam. Der Herr von Glimmern verteilte die Karten zu einem neuen Spiel, und ich hatte mir von Ihrem Teubrich ein Glas Zuckerwasser ausgebeten. Ich glaube auch, es sollte eben im Saal ein neuer Tanz begonnen werden, als er in der Tür stand und jener Teubrich mit dem Präsentierteller in den zitternden Händen neben ihm. Er trug seine Uniform und den Degen an der Seite. Ich hielt ihn anfangs für eine Maske, und er hatte, um zu uns zu gelangen, den Saal quer durchschritten und sogleich ein ziemliches Aufsehen unter den Herren und Damen erregt. Von dem jungen Volk lachten einige, und ein paar hübsche Mädchenköpfe schoben sich ihm nach um die Vorhänge, und die Frau von Betzendorf trat schnell mit ihm ein und sah ihn sehr verwundert von Kopf bis zu den Füßen an. Der Herr von Glimmern aber sah ihn nicht, denn er hatte, wie gesagt, der Tür den Rücken zugekehrt und gab seine Karten mit aller Zierlichkeit. Auch der Polizeidirektor wurde erst durch seine Frau, den Tribunalrat und mich aufmerksam. Aber der Mann ist durch sein Amt an mancherlei seltsame Erscheinungen gewöhnt und zog im Anfang nur etwas verwundert die Augenbrauen in die Höhe. Er wollte sich erheben, wahrscheinlich um den wunderlichen Gast von fernerer Störung seines Festes abzuhalten und ihn an Stunde und Ort zu erinnern. Aber da sprach ihr täubrig luftschnappend: »Der Herr Leutnant Kind!« Und der Leutnant legte dem Herrn von Glimmern die Hand auf die Schulter. »Ich bin ziemlich nervös und habe einen Sinn für viele Kleinigkeiten, wenn meine Aufmerksamkeit erregt ist. Und jetzt sah ich dieses alles ganz genau und kann Ihnen davon sprechen, Hagebucher.« Er legte ihm die Hand auf die Schulter, ganz leise und fast als wolle er sich darauf stützen, ganz ohne allen Eifer. Aber das ist mir in diesem Moment nur umso unheimlicher. Und der Herr von Glimmern, welcher die Meldung ihres Täubrichs überhört haben musste, blickte sich zuerst auch gar nicht um. Er musste glauben, ein Bekannter berühre ihn, und er teilte ruhig lächelnd die letzten Karten aus. Als er sich dann umblickte, verschwand freilich das Lächeln. Er fuhr zusammen und biss die Lippen fest aufeinander. »Ich bin der Leutnant Kind«, sagte der Leutnant nun ebenfalls, und er sagte es keineswegs unfreundlich und drohend. »Was soll dieses Herr und was wünschen Sie von mir?«, fragte der Intendant. Doch der Alte antwortete nicht, sondern klopfte ihm nur leise auf die Schulter und wendete sich gegen uns, während die Frau vom Hause sich bereits nach den anderen Bedienten umsah. In diesem Augenblick stand auch Nikola schon zwischen den roten Vorhängen der Tür, dicht hinter dem Leutnant Kind, und der Leutnant hatte sich, wie gesagt, an uns gewendet und sprach leise, wie jemand, der gar kein Aufsehen zu machen wünscht. Die Herren sollten sich doch ein wenig vorsehen, mit wem sie sich zum Spiele niedersetzen. Es steckt wohl manche schmutzige Hand im weißen Handschuh, und es fällt wohl manche falsche Karte auf den Tisch. Wir waren alle aufgesprungen, und der Herr von Glimmern hatte seinen Stuhl umgeworfen. »Das ist ein Wahnsinniger! Wie ist er nur hereingekommen?« rief die Frau vom Hause, aber der Alte sagte, »Nein, Madame, es ist kein Wahnsinniger. Es ist der Leutnant Kind, und der hat das Recht, hier einzutreten.« Und jetzt richtete er sich in seiner ganzen Länge empor und rief mit lauter Stimme, »Ich klage den Freiherrn Friedrich von Glimmern in seiner eigenen Kompanie und Freundschaft des Betruges an. Es passt mir so besser und wird den Herrschaften gewiss auch so am liebsten sein.« »Wie teuflisch, wie raffiniert teuflisch! Oh, die Rache ist eine große Künstlerin«, rief Leonard Hagebucher. »Es war die Bombe aus dem Blakely-Mörser«, rief der Major. »Sie fiel unter uns und zersprang regelrecht in ihre 130 Stücke.« »Vor seiner Gesellschaft, vor seiner Freundschaft«, murmelte Hagebucher. »Und Nikola, Nikola?« »Ich sehe alles durch einen feurigen Nebel. Ich sehe Papiere in den Händen des Tribunalrates und des Herrn von Betzendorf und 100 bleiche Gesichter, Uniformen, nackte Schultern und tanzende Flammen. Das enge Gemach, in welchem wir saßen, ist plötzlich verschwunden. Ich bin in dem Saale, wo der Tanz sich aufgelöst hat. Ich bin betrunken, taumelnd, und nun ist alles umher mit einem Male regungslos, und nur eine hohe Gestalt, eine Frau in einem weißen Kleide, schreitet an mir vorüber und durch den Saal, und vor und hinter ihr bildet sich eine Gasse durch die Blumen, Federn und Lichter. Ich rufe ihren Namen, Nikola, Nikola. Aber sie sieht sich nicht um. Ich bin auf der Treppe, in der Gasse, in der Dunkelheit, die dann wieder zu dem Schein einer Gaslaterne wird. Ich finde mich barhäuptig in einem Haufen Volkes, welcher unter den Fenstern des Hauses auf die Ballmusik gehorcht hat. Da sind Mädchen, Weiber und Bediente. Einige lachen und kreischen, andere starren dumm mich an und wieder andere starren die Gasse hinab. Da tritt der Jäger des Grafen Lauchenstein, ein anständiger Mann, der einst in meiner Kompanie stand, an mich heran und sagt, »Eine Dame ging eben vorbei, wenn der Herr Major die suchen.« Er stotterte das hervor wie jemand, der nicht weiß, ob er das Rechte trifft, und dann nennt er auch noch den Namen ihres Menschen des Täubrich. Und nun, hier bin ich, und Nikola Glimmern ist auf den Arm dieses Täubrich gestützt zu meiner Frau gegangen. Da habe ich sie gefunden, und dann bin ich zu Ihnen gekommen, Hagebucher, denn nachdem Sie sich nur so weit von Ihrem halb wahnsinnigen Wege durch die Gassen erholt hatte, um sprechen zu können, verlangte sie heftig nach Ihnen, schickte sie den Täubrich zu ihrer Kammerfrau und mich in die Kesselstraße. Und nun bitte ich Sie, wo sind Ihre Mittel, dieser unseligen Frau in ihrem bodenlosen Jammer zu helfen?« Leonard schüttelte traurig den Kopf und sagte dann, »Ihre Flucht ist mit diesem Wegschreiten aus dem Festsaal noch nicht vollendet. Sie blickt über die Schulter und sieht die Verfolger dicht hinter sich. Sie hat noch einen langen Weg durch die Nacht vor sich, und ich soll sie auf demselben zu dem Orte führen, wo sie Ruhe zu finden hofft. Oh, ich bin schon solch ein Seelenführer gewesen in der letzten.« Er hielt erschreckt ein und murmelte sodann, »Aber, mein Gott, wie kann ich sie dorthin bringen? Das, was die schönste Rettung sein könnte, vermehrt jetzt nur die Verwirrung und erschwert die Lösung. Wildberg, der Herr van der Moog, doch nein, fort, fort, lassen Sie uns eilen, ich will Ihnen in Ihrem Hause davon sagen.« Sie gingen schneller und warfen im Vorübereilen den Blick auf manche erhellte Fenster und nannten die Gäste des Herrn von Betzendorf, welche dort ebenfalls noch wachten und unter dem zermalmenden Eindrucke des unerhörten Ereignisses auf- und abschritten oder gebrochen oder schadenfroh um die Lampen saßen. Der Major nannte die Namen und sagte, dort wohnt der und der, und fügte stöhnend jedes Mal hinzu, »Welch eine Geschichte! Was soll daraus werden?« Sie gingen immer schneller, aber ehe sie die Wohnung des Majors erreichten, trat ihnen noch jemand entgegen, der vor vielen anderen berechtigt war, auch ein Wort zu sagen. Der Leutnant Kind von der Strafkompanie zu Wallenburg. Sie trafen unter einer Gaslaterne mit ihm zusammen und hatten vollkommen genügend Gelegenheit, den Körper- und Geisteszustand, in welchem sich der Mann befand, zu erkennen. Es war eine furchtbare, eine schreckenerregende Veränderung in seinem Wesen und seiner Erscheinung vorgegangen. Der finstere, schweigsame Greis war zu einem tollen Wahnsinnigen geworden. Er, der durch so lange Jahre eine solche grimmige, fast übermenschliche Selbstbeherrschung ausübte, hatte mit dem ersten Worte, welches er in dem Saale des Polizeidirektors dem gehassten Feinde entgegenwarf, alles Maß und jeden Halt verloren. Mit einem heiseren, tierischen Lachen stellte er sich den beiden Männern in den Weg und streckte ihnen die Fäuste entgegen und schrie zähneknirschend: »So seid ihr ja, meine lieben Herren. Ich dachte wohl, dass ihr mir noch begegnen müsstet vor Sonnenaufgang. Hoho, das ist der Krieg, auf welchen ich mein ganzes langes Leben wartete und für welchen ich die Knöpfe und das Riemenzeug blank hielt. He, Major Wildberg, so frisch und lustig hätten wir es uns doch nicht vorgestellt in der Knopfgamaschen- und Paradeherrlichkeit. Krieg, Krieg, so ist es recht und so soll es sein.« »Ihr seid krank, und es ist kein Wunder, dass ihr das Fieber habt, Leutnant Kind«, sprach Hagebucher. »Geht nach Hause und schließt euch ein in euer Gemach. Euer Recht habt ihr euch genommen. Was irrt ihr nun noch gleich einem Trunkenen umher? Eure Rache ist euch geworden nach eurem Willen. Es war euer Recht, den Schuldigen zu Boden zu schlagen, aber nun geht uns aus dem Wege und hindert uns nicht aufzuräumen unter euren Trümmern, unter denen auch die Unschuldigen begraben liegen.« »Pfeift der Wind daher, mein Bürschchen?« flüsterte der Leutnant. »Aus dem Wege? Aus dem Wege? Seid ihr auch schon so weit wie die anderen und schreit Zeter, weil ein Mann sein Recht wie ein Mann nahm? Der Hund ist immer toll, der an die seidenen Strümpfe und unter die sammetnen Schleppen fuhr. Ich wünsche Ihnen Glück, Herr Hagebucher. Haben Sie schon so viel gelernt seit Ihrer Heimkehr?« »Ich habe viel gelernt, alter Mann, und die Hand hätte ich mir eher abgehauen, als Sie auf Ihrem Wege aufgehalten, die Zunge mir eher abgebissen, als Ihnen ein Wort entgegengesprochen. Nun lassen Sie mich meinen Weg fortsetzen.« »Ich will nicht. Mit wem soll ich jauchzen und meine Lust teilen? Weshalb haben Sie mir den Herrn Van der Moor genommen? Gehen Sie und geben Sie mir diesen Viktor Fehleisen zurück. Fluch ihm, weil er mich heute allein ließ.« Der Major Wildberg taumelte vor diesem Namen Viktor Fehleisen und griff von neuem nach der Hand Leonards. Dieser aber sagte ruhig: »Der Herr Cornelius van der Moog ist in eine andere Macht als die unsere gegeben. Ich halte Sie aber auch da nicht, Leutnant Kind. Gehen Sie, suchen Sie ihn unter dem Dache am Herde seiner Mutter und führen Sie ihn mit sich fort, dass er mit Ihnen über diese Stunde Triumph rufe.« Der Alte trat zur Seite und wieder lachte er grimmig. »Sei es denn, ihr feinen Leute mit der zarten Haut und den zärtlichen Gefühlen, ich gehe allein und fordere allein meinen Gewinn von den anderen. Aber ich verlange den vollen Einsatz, Blut um Blut, Leben um Leben. Die Karten liegen auf dem Tische, aber sie haben alle falsch gespielt, wie der Herr Friedrich von Glimmern, und wollen auch nicht zahlen. Es ist ihre Art so, und sie vermeinen, sie können es treiben, wie sie wollen, weil sie das Regiment führen im Mäusenest und dünken sich groß, weil sie 4 Quadratmeilen zum Besten haben. Er gehört zu ihnen, und ob er schon nichts weiter als ein gemeiner Schuft und Dieb ist, so war's doch unpasslich und verdrießlich, ihm dasselbe Maß geben zu müssen wie dem Pack, welchem sie ihre gottesjämmerliche Erbärmlichkeit im Kupfer ausgeprägt und vergoldet als der weltgrößte Herrlichkeit und Erhabenheit vorzahlen. es wird wohl einmal die Stunde kommen, wo der Auktionator mit dem Hammer auf den Tisch klopft und den ganzen Trödel vor dem ganzen deutschen Volk versteigert. 12 Exzellenzen für einen Groschen und die 13. zu. 12 Durchlauchten für einen Groschen und die 13. zu. Doch das ist einer, leider mag auf die Schande bieten, wer es erlebt. Ich will mir an dem einen genügen lassen, für den ich einen höheren Preis zahlte, als die ganze Niederträchtigkeit umher wert ist. Mit meiner Ehre, meinem Glück und dem Leben meines Kindes habe ich das Ding bezahlt und der Kauf gilt. Beim alten Gott da oben, er gilt, und wenn Sie einen Fehler in der Rechnung finden, so lasst sie. Oh, es ist ein Fehler in allen Ihren Rechnungen. Sie zählen nur sich selber und vergessen stets die Hände, die Fäuste, welche sich von da unten erheben mögen. Hier sind wir, die Toten und ich, und wenn Sie nun Ihre Hunde an die Ketten legen wollen, so müssen wir die Jagd desto lustiger und couragierter fortsetzen. Lasst ihn nur laufen, den falschen Betrüger, den blutigen Mörder. Wir wollen sehen, ob ihm unser Gebell und Gekläff und die Angst vor unseren Zähnen aus dem Ohr und dem Sinn kommen wird. Es war unmöglich, ein Wort in diesen wilden Zorn hineinzuwerfen, und noch unmöglicher war's, den rasenden alten Mann auf seinem Wege aufzuhalten. »Da stehen die Herren und Gaffen«, schrie der Leutnant Kind. »Ja, ja, er wird schon fort sein, und an Reisegeld wird sie ihm nicht gefehlt haben. Verflucht seien die, welche mich hinderten, ihm schon eher das Knie auf die Brust zu stemmen und ihm die Hand an die Gurgel zu legen. Was gaffen die Herren? Er ist hinaus, aber die Toten und ich fahren ihm nach, und wir werden ihn erreichen und Abrechnung mit ihm halten, der ganzen falschen, feilen, heuchlerischen Welt zum Trotz.« Noch einmal streckte Leonard Hagebucher die Hände nach ihm aus. Allein jetzt riss er sich los und stürzte fort nach seinem eigenen Bilde wie ein Schweißhund auf der Fährte. Der Major Wildberg hielt sich an dem Laternenpfahl und stöhnte, »Wie ohnmächtig man doch ist, wo man die Kraft der Götter haben sollte!« Der Afrikaner aber rief, »Wenn er die Wahrheit sprach, und ich zweifle nicht daran, so will ich ein ehrlicher Mann bleiben und ihm die beste Jagd wünschen. Und jetzt kommen Sie, Major, wir wollen den Herrn van der Moog ihm nachsenden. Gott ist wahrhaftig Gott, und die Finsternis ist nicht weniger sein Diener und Prophet als das Licht.« »Viktor von Fehleisen? Ist das eine Wahrheit?« rief der Major Wildberg. »Ist das keine Blase, die in dem Hexenkessel dieser Nacht aufbrodelt und gleich einer Blase zerspringen wird? Der Sohn der Frau Claudine ist heimgekehrt zu seiner Mutter und sitzt bei ihr dort in der verschollenen Mühle, in dem verschollenen Tale, wo Nicola von Glimmern hinfliehen und wo sie sich verbergen will, um Ruhe zu finden.« »Die Unglückliche«, murmelte der Major. Leonard Hagebucher zuckte die Achseln und schwieg, und so erreichten sie die Tür der Wohnung Wildbergs, an deren Schwelle wiederum jemand in aller Angst und Ungeduld auf sie wartete. Seit einer Stunde bereits schritt der Leutnant Hugo von Bumsdorf vor dem Hause auf und ab, zerbiss seinen feinen Schnurrbart, zerpflückte seine Handschuhe, hatte aber nicht den Mut gehabt, die Glocke zu ziehen und einzutreten. Jetzt kam er den beiden heraneilenden Männern mit einem Sprunge entgegen und rief, »Nicola, meine Cousine, meine arme Nicola, oh, ihr Herren, was soll ich tun? Was muss ich tun? Wie kann ich ihr helfen? Ich muss etwas für sie tun, um nicht toll zu werden. Hagebucher, zu Fuß und zu Pferde, wen soll ich zu Boden schlagen? Was soll ich meinem Vater sagen, wenn er mich fragt, welchen Posten ich in dieser Nacht gehalten habe?« »Sie werden niemand ermorden, lieber Hugo«, sagte Hagebucher. »Sie werden sich zu beruhigen suchen und mit uns kommen. Wir haben Ihre Hilfe in der Tat sehr nötig, und Sie sollen wenig Zeit zum unnötigen Grübeln übrig behalten.« »Dafür werde ich Ihnen auf den Knien danken«, rief der Leutnant, und alle drei betraten das Haus. Der Major führte die Begleiter leise die Treppe herauf, schob sie zuerst in sein eigenes Zimmer und ging, seine Emma von ihrer Ankunft zu benachrichtigen. Während seiner Abwesenheit machte Leonard den Leutnant in flüchtigen Worten mit der Person der Geschichte und dem jetzigen Aufenthaltsort des Herrn van der Moog bekannt und erhöhte auch die Verwirrung des jungen Kriegers sehr dadurch. Nun kehrte Wildberg wiederum auf den Fußspitzen zurück und sagte: »Gehen Sie jetzt, Hagebucher, Sie finden sie in dem Zimmer meiner Frau. Hugo und ich erwarten hier Ihre Rückkehr und das, was Sie uns dann zu sagen haben werden.« Der Afrikaner pochte an die Tür der wackersten Frau Majorin, welche jemals einem biederen und friedfertigen Major Losung und Feldgeschrei erteilt hatte. 32. Kapitel. Man konnte nicht sagen, dass der Mann vom Mondgebirge, der sieben Schläfer aus dem Tumurki-Lande, sich als Herr der Situation fühlte, als er mit dem Bedürfnis, das Ohr an das Schlüsselloch zu legen, vor der Tür der Majorin stand, und doch musste er sich gestehen, dass er und die Frau Claudine die einzigen Leute seien, deren Umgang und Zusprache nunmehr der unglücklichen Gattin des Barons Glimmern allein gemäß waren. Hier gab es zwei Menschen, um welche das Schicksal gleichsam in der Absicht, ein Problem dadurch zu lösen, einen Kreis gezogen hatte, und aus Millionen war Nicola Glimmern jetzt allein berechtigt, diese düstere Grenzscheide, welche das drängende Gewühl des Lebens von der tief inneren Einsamkeit dieser beiden Verschollenen trennte, zu überschreiten. Die Tür öffnete sich ein wenig. »Gott sei Dank«, rief die Frau Emma, zog den Afrikaner in das Gemach und flüsterte, indem sie mit zitternder Hand auf die Freundin wies. »Sehen Sie, helfen Sie!« Im glänzenden Hof- und Ballkostüm mit nackten Schultern und Armen schritt Nicola von Glimmern auf und ab, die weite Schleppe rauschend hinter sich herziehend, wunderbar schön in ihrer verwilderten Pracht und doch unendlich betrüblich anzusehen. Sie weinte nicht, ihr zartes weißes Spitzentuch hatte sie längst in Fetzen zerrissen, sie lachte durch die weißen, fest aufeinandergesetzten Zähne, und so kam sie auf den Afrikaner zu, fasste seinen Arm und keuchte: »Was flüsterte sie? Was sagte sie zu Ihnen? Weshalb spricht sie nicht laut und deutlich wie sonst?« »Nicola«, rief die Frau Emma, »Sie werden jetzt alle in meiner Gegenwart nur leise, ganz leise sprechen, und ich werde mich daran gewöhnen müssen. Verzeih mir, Gute, es wird gewiss eine Zeit kommen, wo ich nicht mehr so dumm nach dem frage, was sich von selbst versteht. Guten Abend, lieber Freund, man wird Sie hoffentlich nicht meinetwegen aus dem Bett geholt haben. Es ist recht kalt hier zur Lande, und die Sonne unter den Palmen muss Sie jedenfalls ein bisschen verwöhnt haben. Es ist wohl auch ein wenig spät, und wer es vermag, der soll schlafen und kund, und zu wissen sei, dass wir bei Todesstrafe hiermit verboten haben wollen, Feuer vor der Tür des Schnarchenden zu rufen, ehe das eigene Dach derselben brennt.« Ich war sehr wach und munter, als ich von dem Feuer in des Nachbars Hause vernahm, sagte Hagebucher, wie ein Arzt, welcher an einem Krankenbette statt Neuigkeiten erzählt und wohl weiß, was er tut. Ich war recht munter und lebendig und hatte nicht nötig, mir die Augen zu reiben. Ich sah in einen Korb wie der Mann auf dem Brett der Guillotine, in einen leeren Korb, und eine sehr liebenswürdige junge Dame, von der sich nichts Böses sagen lässt, hatte mir denselben vorgeschoben, nachdem ich meine Absicht ausgesprochen hatte, sie zu meiner Frau zu machen und glücklich mit ihr zu sein, solange der Tag oder vielmehr das Leben dauern mochte. Aber, wie gesagt, sie dankte höflichst und gab mir zu verstehen, sie sei schon längst und recht gut versorgt. Da war es keine Kunst, diese böse Sturmglocke nicht zu überhören. In beschaulicheren Zeiten würde die Frau Emma bei solcher Mitteilung die Hände hoch über den Kopf gehoben haben. In dem jetzigen Augenblicke begnügte sie sich damit, den Namen jener jungen Dame zu nennen und die Frau Nicola anzusehen. Die Frau Nicola aber stieß die Hand Leonards von sich und sagte, »Ich höre allerlei Worte, aber es wird mir so schwer, irgendeinen Sinn damit zu verknüpfen.« Da sprach jemand von Heiraten und Glücklichsein, von Feuerlärm und jenem Korbe vor dem Fallbeil. »Wartet nur, ich besinne mich schon auf die Phrase.« »Craché au panier« nannten das die Damen, welche mit dem Strickstrumpf in der Hand der lustigen Komödie auf dem Revolutionsplatze zusahen. »Sie sollten nicht Hochzeit machen, ohne mich um Rat zu fragen, Hagebucher. Ich bin eine kluge Frau und könnte viele Leute als Zeugen dafür aufrufen, wenn ich mich nicht vor den Stimmen der Menschen so sehr fürchtete.« »Wir gingen einmal von der Katzenmühle fort«, sagte Hagebucher ruhig. »Das heißt, Sie ritten auf dem Prospero, und ich lief nebenher auf der Landstraße, und da sprachen wir vieles von den Tagen, die da kommen könnten. Sie trugen das schwarze Brot der Frau Claudine am Busen mit sich fort, und ehe wir uns auf der Höhe hinter Fliegenhausen trennten, redeten wir miteinander von einem Reiche der Freiheit, Ruhe und stolzen Gelassenheit, dessen Bürgerbriefe wir zu besitzen glaubten. Wir redeten auch davon, dass wir einst von Neuem zusammentreffen würden und vielleicht in einer schlimmen, todbringenden Stunde. Da wollten wir uns dann gegenseitig an jenes lichte Reich und an jenen Freibrief erinnern, und das stille Auge in der Waldmühle sollte über uns beiden wachen. Jetzt, Nicola, jetzt wollen wir uns und der Welt halten, was wir uns und ihr versprachen. Sind Sie nicht mehr die frühere Nicola, die mit Lachen behauptete, in allen Ketten frei bleiben zu können? Blicken Sie auf, blicken Sie in sich. In unserem Reiche hält man den Sieg gerade dann am festesten, wenn die Widersacher am lautesten Sieg über uns kreischen. O, besinnen Sie sich, Nicola Einstein, was Sie waren und was Sie sind. Das ist freilich die Frage, aber besinnen kann ich mich nicht darauf. Sie reden von Träumen, die ich vor 100 Jahren träumte, wie von einem Wirklichen. Doch es hat keinen Sinn für mich. Was bin ich? Ein armes, geschlagenes Weib, keine Heldin, die an einem Sommerabend auf einem weißen Pferde durch den Wald reitet und den Rausch und die Lieblichkeit der Natur für ihren eigenen Mut, ihr eigenes Denken und Fühlen ausgibt. Eine alte Jungfer, welche ein Zauber in den letzten Illusionen der Jugend festhielt, war ich, als wir zuerst zusammentrafen, und heute bin ich eine alte, kranke Frau, welche ihr Reich nur in dem ganz Gewöhnlichen hat und mit demselben auf nimmer wieder aufstehen zusammenbricht. Schütteln Sie nicht den Kopf, Sie wissen so gut wie alle anderen Leute Bescheid und wissen wie alle anderen, dass das Leben, welches heute so lustig mit uns fährt, doch das einzig Wahre und Wirkliche ist. Du bist eine verständige Frau, Emma, und du hast es immer gesagt. Jetzt überzeuge auch jenen und lass dir den Dank in Seufzern und Tränen auszahlen. Jetzt sind wir so weit, als wir kommen mussten, um dem Publikum mit unserem Dasein den rechten Nutzen zu stiften. Die Sache ist recht lehrreich. Die ewige Gerechtigkeit tritt so trefflich ganz im rechten Augenblick und an der rechten Stelle aus der Kulisse und gibt jedem seinen Teil nach seinem Verdienste. Oh, es ist ein recht süßer und erquicklicher Gedanke in allem Elend, dass man zuletzt doch nichts weiter ist als ein Bild in dem großen ABC-Buch der Welt und dass der ihr am besten diente, welcher sein Ich am Schandpfahl und am nacktesten ihren Blicken, Worten und Steinwürfen darbot. Mein Kopf, mein armer Kopf, wer hätte gedacht, dass es so pochen könne in den Schläfen? Gebt mir ein Riechfläschchen, ich will mir die Stirn mit kölnischem Wasser reiben und so ruhig und vergnügt sein, als ihr nur wünschen mögt. Seht, wir können uns wohl loben. Wir haben unsere Sache gut gemacht und nun wollen wir gehen und uns in den Winkel setzen. Sie greifen doch schon nach Hut und Regenschirm und ziehen ihre Kleider zusammen und rücken auf den Sitzen. Gute Nacht, gute Nacht. »Nicola, Nicola, fasse dich, mein Herz, das streift ja an den Wahnsinn, meine arme Seele«, rief die Majorin, indem sie laut schluchzend die Freundin in die Arme schloss. Doch Nicola sprach weiter. »Habe keine Sorge um meinen Verstand, mein Kind, den konserviere ich mir gut, nur zu gut, aber weine nur, Emma, ich gebe ein großes Stück von meinem Verstand, um's auch zu können, aber ich kann und darf es nicht. Es ist auch dumm zu weinen, wenn man kein Recht dazu hat. Ja, freilich, kleine Frau, du hast's gut, und Gott segne dir dein Glück. Du hast alles immer ganz und vollständig gehabt, das Lachen wie das Weinen, und hast dich bei dem einen wenig um das andere gekümmert. Dich rief man nicht von allen Seiten, wenn du auf deinem eigenen Schemel stillsitzen wolltest, und zerrte dich nicht an den Flügeln herbei, wenn du den schrillen Ruf überhörtest. Du konntest ruhig deines Weges gehen, gute Leute haben dich zurechtgewiesen und gute Leute begleiteten dich. Ich wünschte wohl, ich hätte meine Gedanken und auch meine Kinder wiegen dürfen wie du. Sintemalen das nun aber nicht hat geschehen können, mein Herz, so mache dich morgen früh auf die Beine, bestelle meiner gnädigen Frau Mama einen schönen Gruß von mir und sage ihr, ich sei mit jenem sonderbaren Herrn Hagebucher aus dem Tumurki-Lande auf und davon gegangen und bitte, dass man es mir nicht übel nehmen wolle. Sage auch, ich habe es hier nicht länger aushalten können und ich sei fest überzeugt, dass unter den obwaltenden Umständen die frische Luft und eine veränderte Umgebung sehr wohltätig auf meinen Charakter und meine Stimmung wirken müssten. Du kannst einen Wink fallen lassen von den 7 Zwergen hinter den 7 Bergen oder sonst einer bekannten Gegend des Märchenlandes, wohin weder Briefe noch telegrafische Depeschen von der Postverwaltung expediert werden. Flüstere auch ganz leise, es sei ja nun doch alles verspielt und keine weitere Aussicht auf diesem Wege zu noch höherer Ehre, Würde und Vergnüglichkeit zu gelangen und da wiederum unter so bewandten Umständen Prinzess Marianne Hoheit gewiss nichts gegen ein solches Verschwinden einzuwenden habe, so werde auch Mama sicherlich sich drein zu finden wissen. »Wenn du willst, kannst du dann noch beifügen, ins Wasser gehe die Nicola auf keinen Fall, und wenn das ein Trost sei, so stehe er zur Verfügung. Auch schreiben werde die Nicola, sobald sie dazu imstande sei, und sofern man es ihr nicht zu schwer mache, wolle sie auch weiter hinaus eine gehorsame und in allen Dingen geduldige Tochter bleiben. Du wirst den Ministre Plenipotentiaire schon zu agieren wissen, Frau Emma Wildberg. Und mein ehrliches Wort, ja, ihr da alle, mein ehrlich Wort, keinen Roman aus meinem Elend machen zu wollen, gebe ich auch. Sage, es sei meiner Absicht, die Wildnis, das Wurzeln graben und Eicheln essen, sehr ernst zu nehmen, und daher könne man nichts Besseres tun, als mich meines Weges gehen zu lassen. Dann mache dein Kompliment, kehre nach Hause zurück, wirf zur Beruhigung des Gemütes einen Schuh hinter mir her und dann setze dich in eine Ecke, denke nach über eine lehrhafte und rührende Historie für deine Kinder und lass sie beginnen. Es war einmal ein feines, junges Mädchen, das hieß Nicola und erlebte allerlei mit Feen, Zwergen, Zauberern, wilden Drachen, mit Gold und Silber und Diamanten, und es ging verloren im Walde. Man weiß eigentlich nicht so recht, auf welche Weise, doch es ist sehr rührend und lehrhaft davon zu sagen.« So redete Nicola von Glimmern und drückte die geballten Hände gegen die Stirn und schwieg erst in äußerster Erschöpfung und aus vollkommenem Atemmangel. Leonard Hagebucher ließ sie auch ruhig reden und machte nicht ein einziges Mal den Versuch, sie zu unterbrechen. Erst als sie leise schluchzend in den Kissen des Divans der Frau Emma lag, sagte er aus dem Fenster blickend, »Es fängt an zu schneien.« »Bismillah, wer seine Fußtapfen verbergen will, dem wird jetzt ein treffliches Reisewetter gegeben. Und es ist auch meine Meinung, Frau Majorin, dass die Frau Nicola und ich die Stadt mit dem frühesten Morgen verlassen und über Nippenburg und Bomsdorf den Weg zur Katzenmühle einschlagen. Es ist jetzt sehr still in den Wäldern um Fliegenhausen. Die Erfahrung davon habe ich neulich mitgebracht. Die Natur hat den Finger auf den Mund gelegt und niemand braucht Furcht zu haben vor dem Jauchzen und Jubilieren der Felder und Wiesen. Wir klopfen an die Tür der Frau Claudine und wundern uns, wie mancher Ton, der uns jetzt schrill und schneidend ins Ohr klingt, hinter uns verhallte. Die Frau Majorin kennt die Katzenmühle nicht, aber die Frau Nicola kennt sie. Es ist kein besserer Ort auf Erden, um ein großes Leid dahin zu tragen. Und was Eisen und Feuer nicht heilen können, das wird mit linder Hand unsere liebe Frau von der Geduld, die Frau Claudine, heilen. Viele Worte sind darüber nicht zu verlieren. Den Weg zu wissen ist die Hauptsache. Übrigens verspreche ich der Frau Emma, die Frau Nicola gut zu führen und sie unterwegs auf das Angenehmste von meinem eigenen Leidwesen, welches ich diesmal zur Katzenmühle trage, zu unterhalten. Die Majorin fasste den Afrikaner an beiden Schultern und gab ihm einen herzhaften Schmatz. »Sie sind ein Prachtmensch, Hagebucher«, sprach sie. Nicola richtete sie auf und sagte, indem sie dem Freunde die Hand reichte, »Auch Sie wieder? Sie sprachen schon vorhin von einem Leid, das Ihnen geschehen sei. Aber ich bin so taub und so blind. Was hat man Ihnen wieder angetan?« Leonard fühlte jetzt beinahe einige Gewissensbisse, dass er sein kleines Malheur in solchem Augenblicke dem Unglück dieser Frau, wenn auch in der besten Absicht, an die Seite geschoben habe. Allein das Mittel hatte doch seine Wirkung getan und das Weib des Barons von Glimmern aus der allertiefsten Betäubung emporgezogen. »Ich werde Ihnen und der Frau Claudine das Weitere in der Mühle erzählen. Jetzt aber lassen Sie uns überlegen, wann und auf welche Weise wir unsere Fahrt bewerkstelligen sollen.« Es kostete Mühe und viel Überredungskunst, manches Gute und auch einige harte Worte, um die aufgeregte Nicola zu überzeugen, dass man nicht in dieser Stunde und in einem solchen Zustande des Leibes und der Seele aufbrechen könne, dass man wenigstens den Morgen erwarten müsse. Nicht immer siegt unter ähnlichen Umständen der ruhige Pulsschlag über den Fiebernden. Der Schmerz und der Zorn sind fast ebenso hartnäckige Gegner des Verstandes als die Liebe. Aber diesmal siegte Hagebucher zuletzt doch. Gleich einem matten, ausgeweinten Kinde ließ er Nicola auf den Kissen und in der Obhut der Majorin und ging zu den beiden Herren zurück. Er fand dieselben noch in derselben Stellung, in welcher er sie vor einer halben Stunde hinter sich ließ. »Wie geht es den Damen? Wie geht es meiner armen Cousine?« rief der Leutnant. »O Hagebucher, ich habe schon sehr häufig recht bänglich an einer Tür gewartet, doch noch niemals in einer solchen absoluten Auflösung wie jetzt. Auch mir wären die schwedischen Hörner augenblicklich lieber als manches andere. Und obgleich ich ein guter Kerl und leicht zu überzeugen bin, etwas sei wahr oder etwas gehöre ins Reich der Fabel, so kann ich mit dem besten Willen nicht an diesen Herrn van der Moor glauben, und was die Meinung des Majors betrifft, so fragen Sie ihn selber danach.« Der Major schüttelte den Kopf und zeigte sich von neuem als ein wohlbelesener Kriegsmann. Er zitierte: »Dies gibt wie ein Traubenschuss an vielen Stellen mir überflüssigen Tod. Ich denke nicht«, meinte Leonard und konnte trotz aller Not und Sorge ein Lächeln über das so ungemein charakteristische Gebaren der beiden militärischen Herren nicht unterdrücken. »Viktor Fehleisen lebt und ist heimgekehrt und, wie ich glaube, uns allen zum Heil. Sie, Freund Bumsdorf, werden zuerst die Gelegenheit haben, den Wiederauferstandenen zu begrüßen. Wir greifen mit beiden Händen nach der Hilfe, welche Sie uns anboten. Sie müssen auf der Stelle nach der Katzenmühle und es wird Ihre Sache sein, auf welche Art Sie die Mühle am sichersten und schnellsten erreichen. Auf der Stelle müssen Sie aufbrechen, um den Herrn van der Moor von allem, was hier geschah, in Kenntnis zu setzen. Er wird begreifen, was er zu tun hat, und Nicolas Ankunft nicht am Herde seiner Mutter erwarten. Geben Sie ihm von allem Nachricht, vorzüglich von der Flucht Glimmerns und der wilden Verfolgung des Leutnants Kind. Der nächste Eisenbahnzug in der Richtung geht erst morgen ab. Sie werden den Weg also zu Pferde zurücklegen müssen. Wird sich das tun lassen? Ich führte dem Alten den Prospero bei ganz ähnlicher Witterung und ebenfalls in tiefster Nacht aus, rief der Leutnant zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder das Glas ins Auge kneifend und freundlich den Afrikaner dadurch betrachtend. Das Verbrechen gelang vollkommen, das heißt, der entrüstete Greis holte mir den Gaul erst hier am Ort wieder aus dem Stalle. Hagebuch, ich danke Ihnen herzlich. Sie haben mich durch diesen Auftrag von Neuem zu einem Mann gemacht. Ich werde reiten wie noch niemals ein vernünftiger Mensch ritt. Lassen Sie mich sehen. 1 Uhr vorüber. Ich werde den armen Roland dran setzen und wenn er und ich nicht den Hals brechen, so bin ich um 6 Uhr in Nippenburg und zwischen 7 und 8 Uhr vor der Katzenmühle. »So sind wir gerettet. Nachmittag werde ich mit der Frau Nicola vor der Tür der Frau Claudine anlangen«, sagte Leonard. Der Leutnant hatte bereits den Säbel zurechtgerückt und griff jetzt nach der Mütze. »Empfehlen Sie mich meiner Cousine. In 1/4 Stunde sitze ich im Sattel. Ich würde Pegasus und das Ross der 4 Heimornskinder für Sie zu Schanden reiten. Ach, armer Roland!« »Der Herr Papa wird den Ritterdienst gleichfalls zu schätzen wissen«, sprach Hagebucher tröstend, und der Herr Hugo von Bumsdorf ließ das Glas vom Auge fallen, rief »Das ist wahr« und fügte hinzu, »Lieber Freund, ich setze sowohl als Kavalier wie als Mensch das gute Vieh ohne Gewissensskrupel dran und werde mit Vergnügen auch in Ihrem eigenen Hause Ihre demnächstige Ankunft melden.« »Au revoir unter gemütlicheren Umständen.« Er sprang fort und der Major sagte, »Ihre Botschaft ist in guten Händen, Hagebucher. Ich werde übrigens dafür sorgen, dem Tollkopf den nötigen Urlaub nachträglich zu verschaffen. Aber was kann ich weiter tun? Ich fühle mich so nutzlos und möchte doch auch meines Teils gern in diesen ernsten Augenblicken handelnd eingreifen.« Hagebucher zuckte die Achseln. »Was können wir alle tun? Wir breiten unsere Mäntel auf dem Wege aus, aber der Weg selbst führt nichtsdestoweniger nach Golgatha. Wenn die Kraft, das schlimme Verhängnis zu ertragen, nicht in der eigenen Brust des Opfers wäre, so würde alles, was wir zur Milderung der Krise vollbringen können, gleichgültig, ja, vielleicht zum Schaden sein. Gehen Sie jetzt zu den Frauen, es wird sich Gelegenheit zu manchem guten und ernsten Wort finden.« »Ich werde meine eigenen Vorbereitungen zur Reise treffen. Wenn Sie die Kranke bewegen könnten, sich für einige Augenblicke niederzulegen, würden Sie ein großes Werk verrichten.« Wie dem Leutnant von Bumsdorf gab der Afrikaner nun auch noch dem Major Wildberg einen gedrängten Bericht über die Heimkehr Viktor Fehleisens, trat dann noch einmal in das Zimmer der Frau Emma und fand daselbst nichts verändert. Er versuchte es auch keineswegs von Vernunft, Seelenstärke und Philosophie zu schwatzen, sondern nahm nur still und herzlich Abschied von der Majorin und zeigte an, dass er um 8 Uhr mit einem Wagen vor der Tür halten werde. Nicola von Glimmern schien ihn kaum zu bemerken, und so verließ er das Haus und fand seinen Weg langsam zur Kesselstraße zurück. Ende von Abschnitt 23, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 7. Juni 2024.